Ich machte mir eine Tasse Kaffee und lief in der Küche auf und ab, um über einen Ausweg nachzudenken, hatte aber nichts im Kopf als den Kinderwagen, quietsch, die T-Shirts, quietsch und die kleinen Bestattungsanzüge, quietsch. Unnötig zu erwähnen, dass bestimmt auch die Särge der Zwillinge identisch waren, weiß, mit goldenen Beschlägen. Ich trank den Kaffee schwarz und kam zu einer weiteren Erkenntnis. Die nächtliche Heimsuchung mochte vorbei sein, aber der Spuk ging mit Sicherheit weiter. Bis Donnerstag also. Ich konzentrierte mich auf den Tag. So lange musste ich durchhalten, bis ich zumindest bis nach Cleveland kam. 3 Tage. Hau wenigstens von dieser Insel ab, das müsste doch gehen. Das dachte ich wirklich. Wäre doch gelacht. Ich nahm wieder das Handy zur Hand und landete nur Sekunden später bei Barry's Resort Hotel in Palm Village. Ein Einzelzimmer für 3 Nächte dürfte wohl kein Problem sein. Hatte ich nicht gerade erst im Fernsehen einen Bericht über den diesjährigen Einbruch bei den Touristenzahlen gesehen? Keine Frage, bei Barry's würden sie mich, quietsch, mit offenen Armen empfangen. Stattdessen wurde ich mit einer kurzen Ansage abgespeist. Vielen Dank, dass Sie Barry's Resort Hotel angerufen haben, leider ist das Hotel bis auf Weiteres geschlossen. Ich versuchte es beim Holiday Inn Express in Venice und erhielt die Auskunft, man habe zwar geöffnet, nehme derzeit aber keine neuen Gäste auf. Bei Motel 6 in Sarasota meldete sich vorsichtshalber niemand. Meine letzte Hoffnung war das Days Inn in Bradenton. »Ja«, sagte man mir, »sie hätten noch Zimmer frei, und ja, von den freien Zimmern könnte ich eines haben, aber nur mit Maske und nur nach bestandener Temperaturkontrolle.« Ich nahm das Zimmer, auch wenn Bradenton 40 Meilen und 2 Countys entfernt lag. Nachdem alles geregelt war, ging ich nach draußen, um etwas runterzukommen, bevor ich mich ans Kofferpacken machte. Ich hätte durch die Garage gehen können, entschied mich aber für die Terrassentür. Ich wollte den Kinderwagen nicht sehen, geschweige denn jetzt noch das quietschende Rad ölen. Die Zwillinge könnten eh etwas dagegen haben. Ich stand gerade am Pool, als ein gleißender Ford-Pickup über die Auffahrt kam und exakt an der Stelle stehen blieb, wo schon 2-mal der Kinderwagen wie aus dem Nichts aufgetaucht war. Dem Pickup entstieg ein Mann, der ein Hawaii-Hemd mit Papageien, sehr große Khaki-Shorts und einen Strohhut trug, den man allerhöchstens eingefleischten Ki-Insulanern zubilligte. Er hatte ein sonnengegerbtes Gesicht und einen wahrlich imposanten Walross-Schnauzer. Als er mich sah, winkte er mir zu. Ich ging ihm von der Terrasse aus entgegen und streckte schon im Gehen die Hand aus. Ich war mehr als erleichtert, ihn zu sehen. Endlich jemand, der den Zwangsgedanken in meinem Kopf ein Ende setzte. Wahrscheinlich hätte das auch jeder andere getan, aber ich glaubte zu wissen, wen ich vor mir hatte: Super-Opa. Anstatt mir auch die Hand zu reichen, fuhr er lediglich den Ellbogen aus. Ich beeilte mich, es ihm gleich zu tun. Offenbar war das mit neuer Normalität gemeint. »Andy Pally. Und Sie sind Mr. Trenton.« »Richtig.« »Infiziert, Mr. Trenton?« »Nein. Und Sie?« »Völlig virenfrei, soweit ich weiß.« Ich grinste wie ein Dorftrottel aus dem einzigen Grund, dass dieser Mann mich soeben von schwarzen Anzügen, weißen Särgen und quietschenden Rädern erlöste. »Wissen Sie, an wen Sie mich erinnern?« »Ah, sagen Sie nur, das höre ich ständig.« Dann vollführte er mit Augenzwinkern und Schnauzerlächeln eine halbwegs passable Imitation von Wilford Brimley, dem Mann aus der Haferflockenwerbung. »Quick Oats, die richtige Entscheidung!« Ich lachte dümmlich. »Genau, perfekt getroffen!« Ich redete wie ein Idiot, war aber machtlos dagegen. »Das war übrigens eine richtig gute Kampagne und ich verstehe etwas davon, weil Sie früher mal in der Werbung waren«, sagte er. Das Lächeln war noch vorhanden, aber mit dem schalkhaften Blick aus den blauen Augen hatte ich mich wohl vertan. Es war in Wirklichkeit der abschätzende Blick eines Polizisten. »Sie hatten mal den Werbeetat von der Frühstücksflockenfirma Sharp, richtig?« »Ja, vor ewigen Zeiten«, sagte ich und dachte, »er hat im Internet recherchiert, stellt meinetwegen Ermittlungen an, keine Ahnung warum.« »Er glaubt doch nicht etwa, dass ich...« »Ich hätte da noch ein paar Fragen an Sie, Mr. Trenton. Am besten gehen wir dazu ins Haus. Verdammt heiß hier draußen. Schätze mal, das mit Kaltfronten ist so passé wie blaue Wildlederschuhe.« Natürlich, gehen wir rein. Und bitte für Sie, Vic. Alles klar. Vic also.